Der Verein der südkoreanischen Bürger für Demokratie und Landesvereinigung in Japan entfaltete am 15. März vor der USA und der südkoreanischen Botschaft in Japan Protestaktionen gegen die aggressiven gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas. Daran beteiligten sich auch die Mitglieder des südkoreanischen Jugendverbandes in Japan, der südkoreanischen Frauengesellschaft für Demokratie in Japan und des südkoreanischen Studentenrates in Japan. Während der Protestaktionen wurde eine Petition für den Stopp der gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas und der SAAT-Stationierung verlesen und danach jeweils der USA und der südkoreanischen Botschaft übermittelt.